Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren im Dienste des allmächtigen Baumeisters aller Welten. Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse. Zweiter Teil von Erich Ludendorff, 21. bis 40. 1000, 1928 im Selbstverlage des Verfassers. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009.